In welcher Zeit lebst du? Mein Schatz, bist du bereit? Vergangenheit lässt man in Ruhe, ein Satz, den alle schreit. In welcher Zeit lebst du? Und was kommt morgen auf dich zu? Mach Platz! Es ist befreit! Es überrollt dich doch, Nanu! Die hat's! Es ist nun vorbei! Denn trotzdem jeder Zeit, jeder Mode, jedem Leid, der Vergangenheit und Zukunft hier und jetzt, wir sind bereit. In welcher Mode leben wir? Eine Mode, die uns beschränkt. Lassen wir sie liegen hier, leben ohne was uns lenkt. In welcher Mode leben wir? Neue Vielfalt im Visier, unser Ghetto wird gesprengt. Und die Bluthunde voll Gier, mit Methode werden abgehängt. Wir trotzen jeder Zeit, jeder Mode, jedem Leid, der Vergangenheit und Zukunft hier und jetzt, wir sind bereit. Wir trotzen jeder Zeit, jeder Mode, jedem Leid, der Vergangenheit und Zukunft hier und jetzt, wir sind bereit.